Темно, темно города, уставшие лица. Заново, заново, заново научиться летать, как птица. Темные, темные города, уставшие лица. Заново, заново, заново научиться летать, как птица. Темные, темные города, уставшие лица. Заново, заново, заново научиться. Ich würde alles für dich tun und alles mit dir teilen. Und würdest du mich töten, dann würde ich dir verzeihen. Du hast recht, ich wär nicht gern allein. Ich würde gerne Wunder schaffen und sie kostenlos verteilen. An alle Lelele, die eins brauchen. Ihr sagt, alles hat seinen Preis, warum kann ich das nicht kaufen? Gott ist groß, manche können es nicht glauben. Manche haben kein Cash, nur Gucci schon, manche können es laufen. Manchmal ist ein Zelt mehr wert als eine Villa. Ja. Wir vergessen viel zu schnell, wir schätzen, was wir haben. Manche sagen, sie sind Männer, doch sind Spinner. Ja. Wir laufen nicht mit Hunden, Adler fliegen nicht mit Raben. Темные, темные города, уставшие лица. Заново, заново, заново научиться летать, как птица. Темные, темные города, уставшие лица. Заново, заново, заново научиться летать, как птица. Diese Zeit mit Schulden zu schleichen. Keiner darf von meinen Freunden, sie waren nicht da, als sie sollten. Auch wenn sie es nicht verleugnen, auch wenn Millionen mir folgen. Ich hab Deutschrap gefickt und Millionen sind Zeugen. Doch das hat nichts zu bedeuten. All die Klicks sind die goldenen, weiße Bags, die die Leute kennen. Das sind die Schuppen von Teufelte. Jumme, Jumme, Garada. Und das Ziel ist da. Sanama, Sanama, Sanama. Научиться летать, как птица. Научиться летать, как птица. Научиться летать, как птица. Ла-ла-ла-ла.